sagst, du seist ein echter Anarchist. Heute sag ich dir mal, was du wirklich bist. Du bist nur versoffen, prollst gern rum, bist manchmal ganz schön dumm. Und ich frag mich, warum. Ich möchte wissen, warum. Nur sag mir, warum. Du sagst, du seist ein echter Anarchist. Dann frage ich dich, warum du Leichen frisst. Ich dachte, Anarchie ist herrschaftsfrei. Das gilt wohl nur für Menschen. Tiere sind ja einerlei, sie sind ja einerlei. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Du bist einfach nur asozial. Gehst bei McDonald's essen, hey, du kannst nicht mal. Du sagst ja, du seist Anarchist. Ich bescheinige dir, dass das nicht so ist. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Faustrecht schafft Hierarchie, aber ich will lieber Anarchie. Ja, ja, ja, Faustrecht schafft Hierarchie.